Den Anfang machen wir mit dem Stück Sempre von Dorothee Eberhardt. Es hat die Sätze Das Meer, die Liebe und der Tanz. Hier eine Einspielung mit dem Adamus-Trio. Jan Adamus Oboe, Jitka Adamusowa Violine und Kveta Novotna Klavier. Thank you. Thank you. Sempre von Dorothee Eberhardt, gespielt 1997 im kleinen Konzertsaal im Münchner Gasteig vom Adamus-Trio. Jan Adamus, Oboe, Jitka Adamusowa, Violine und Kvieta Novotna, Klavier. Für Bassflöte und Tonband hat Dieter Schnebel sein Stück Languido komponiert. In dieser Aufnahme von 1997 spielt Christian Bott die Bassflöte. Oh. Thank you. Languido von Dieter Schnebel mit dem Bassflötisten Christian Bott. In unserem Concerto Bavarese kommen wir damit zu N.J. Schneider und seiner Komposition Nekia für Panflöte und Orgel. Unsere Interpreten sind Ulrich Herkenhoff und Matthias Keller. Thank you. Ulrich Herkenhoff an der Panflöte und Matthias Keller an der Euleorgel der Himmelfahrtskirche in München-Sendling mit dem Stück Nekia von N.J. Schneider. Der Trompeter Uwe Komischke spielt jetzt die Sonate in B-Dur von Robert Delanoff, am Klavier begleitet von Barton Weber. Thank you. Uwe Komischka an der Trompete und Barton Weber am Klavier, 1994 mit der Sonate in B von Robert Delanoff. Eine Beschreibung des Erinnerten ist der Titel der nun folgenden Komposition von Klaus Treuheit. Er selbst spielt an der Orgel der Neustädter Kirche in Erlangen, an den beiden Bratschen Charlotte Walterspiel und Gunther Prezel. Thank you. Thank you. Eine Beschreibung des Erinnerten von Klaus Treuheit. Wir brachten eine Aufnahme von 2018 aus der Neustädter Kirche in Erlangen. Mit Charlotte Walterspiel und Gunther Prezel Viola sowie Klaus Treuheit Orgel. Livio Danciano und das Archeus Ensemble beenden diese Sendung nun mit Stefan Niculescus Synchronie 1. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war zum Abschluss das Stück Synchronie 1 von Stefan Niculescu, gespielt vom Archeos Ensemble. Die Leitung hatte Livio Danciano.